Darüber, welche modernen Lebensmittel mehr oder weniger gesund sind, lässt sich trefflich streiten. Noch mehr Streit bis hin zu juristischen Auseinandersetzungen löst die Frage aus, in welchen Fällen die Lebensmittelindustrie überhaupt mit Begriffen wie gesund werben darf. Morgen will Ilse Aigner als Bundesministerin in Doppelfunktion für die Verbraucher wie auch für die Lebensmittelindustrie zuständig, erneut über die sogenannte Nährwertampel als Kennzeichnungssystem für Lebensmittel beraten lassen. Auch das EU-Parlament will sich des Themas nach der Europawahl annehmen. Heute machten in Berlin Verbraucherschützer Druck zugunsten der Ampel. Philipp Banse, warum sind die so vehement dafür? Ja, also die Verbraucherschützer wollen, dass Verbraucher im Supermarkt sich in erster Linie schnell, einfach und ohne Taschenrechner eine Vorstellung davon machen können, ist dieser Joghurt, der vor ihnen steht, nun eher gesund oder eher ungesund. Und das gehe am besten mit dieser Ampel. Das Prinzip der Ampel, gemessen werden je Produkt 5 Werte je 100 Gramm. Fett, gesättigte Fettsäuren, Zucker, Salz und Kalorien. Ist ein Wert niedrig, wird er grün unterlegt, ist er mittel, leuchtet er gelb, ist er hoch, gibt es einen roten Punkt. Nur so sei eine schnelle, einfache Orientierung im Supermarkt möglich, sagt Gerd Billen vom Bundesverband der Verbraucherzentralen. Wir haben in der Regel wenig Zeit beim Einkauf. Das betrifft vor allem Familien. Und wenn Sie hier sehen, ich habe eine Portion Kartoffelchips, da habe ich 3 rote Punkte drauf und auf der anderen nur 1. Wenn ich eine Fertigpizza habe mit 2 und auf der anderen nur 1, habe ich eine schnelle Orientierung für eine fettärmere oder zuckerärmere Variante. Und das ist ja genau der Sinn, eine schnelle, einfache Kennzeichnung, wie wir sie beim Energielabel haben, damit ich nicht mit Taschenrechner bewaffnet mich stundenlang im Supermarkt aufhalten muss, bevor ich das gefunden habe, was ich suche. Ganz anders die Lobby der Lebensmittelindustrie. Peter Losen vom Bundesverband Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde sagt, wann ein Zuckergehalt grün, gelb oder warnend rot unterlegt werde, sei völlig willkürlich. Erstens, diese Kriterien sind wissenschaftlich überhaupt nicht zu begründen, sondern willkürlich. Zweitens, die Ampel führt irre. Wir wissen jetzt aus Großbritannien, dass die Verbraucher rot in der Tat als Stopp verstehen. Und das kann es ja nun wirklich bei Lebensmitteln nicht sein. Und drittens, Ernährung und Einkaufen ist halt ein bisschen komplizierter als eine Ampelkreuzung. Und deswegen ist das zwar ein sehr populistisches, aber aus unserer Sicht völlig untaugliches Mittel für die Verbraucherinformation. Die Lebensmittelindustrie will daher auf gar keinen Fall farblich unterlegte Werte. Sie will 2 andere Informationen auf die Packung drucken. Erstens nicht etwa den Zuckergehalt pro 100 Gramm, sondern den Zuckergehalt pro Portion, die üblicherweise von diesem Lebensmittel verzehrt wird. Dazu, wie viel Prozent des üblichen Tagesbedarfs wird eigentlich durch diesen Zucker im Lebensmittel gedeckt? Unser Ansatz ist zu sagen, wenn du ein Glas Cola trinkst, dann sind das 10, 12 oder 15% deines Kalorien, Zucker oder was auch immer durchschnittlichen Tagesverzehrs. Ich finde, damit kann man sehr viel mehr anfangen, als wenn Sie im Einkaufswagen nachher ein Sammelsurium von 15 roten, 30 grünen und 12 gelben Punkten haben. Das ist doch überhaupt keine Aussage. Die Portionsgrößen werden jedoch von der Industrie festgelegt und das sei zu kompliziert und die Produkte seien zu schwer vergleichbar, sagt etwa Thilo Bode von Foodwatch. Der Konflikt lässt sich also so darstellen, Verbraucherschützer wollen es lieber einfach und dafür etwas gröber, die Industrie will es differenzierter, aber eben auch komplizierter und nicht so alltagstauglich. Die Angst der Industrie vor roter Warnfarbe auf ihren Produkten und Umsatzeinbußen sei ungerechtfertigt, sagt Felix Ahlers, der Vorstandsmitglied des Tiefkühlkostherstellers Froster. Sein Unternehmen werde jetzt 4 Produkte mit der Ampel kennzeichnen, sagt Ahlers. Lachs etwa trage auch einen roten Punkt bei Fett. Mit Umsatzminus rechnet der Unternehmer nicht und verweist auf das einzige Land in Europa, das Ampelprodukte derzeit in den Regalen stehen hat. Gucken Sie sich einfach mal an, wie es in England aussieht. Ich glaube nicht, dass es wirklich dort dazu führt, dass Produkte mit einer roten Kennzeichnung bei irgendwelchen Zutaten nicht mehr oder weniger gekauft werden. Ich glaube, es ist eine Angst, die existiert heute, die aber in vielen Fällen eigentlich unbegründet ist. Verbraucherschützer forderten heute die Bundesregierung auf, sich in Europa dafür einzusetzen, dass jedes Land diese Ampelkennzeichnung national zur Pflicht machen darf. Bisher ist eine Ampelpflicht nur EU-weit möglich. Aber außer England lehnen eigentlich alle EU-Länder die Ampelkennzeichnung ab und damit zurück nach Köln.